In den Vereinigten Staaten von Amerika wird im Rahmen des Manhattan Project erstmals eine Atombombe gezündet. In Frankreich wird das Automobilunternehmen Renault verstaatlicht. In Großbritannien erscheint die Erstauflage des Romans Animal Farm. Ein amerikanischer Botaniker entdeckt das Breitbandantibiotikum Aureomycin. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Wir schreiben das Jahr 1945. Lieber Geld verlieren als Vertrauen. Robert Bosch, Wegbereiter und Weltbürger. Buch 2, das Vermächtnis. Die Produktionsanlagen der Robert Bosch GmbH sind schwer beschädigt. Die internationalen Geschäftskontakte empfindlich gestört, die Auslandsbesitzungen fast ausnahmslos verloren. Wie kann das Vermächtnis von Robert Bosch unter diesen Umständen überhaupt in die Tat umgesetzt werden? Ist nicht eigentlich alles verloren von dem, was er geschaffen hat und was er für die Nachwelt erhalten wollte? Ja, das Vermächtnis hat im Grund zwei ganz verschiedene Teile. Das eine ist eine Richtlinie, wie er es genannt hat, indem er seine Grundsätze einer guten Unternehmensführung niedergelegt hat, wie er sich wünscht, dass sein Unternehmen weitergeführt wird. Und in dem nimmt er auch darauf Bezug, dass es eigentlich der Allgemeinheit zu dienen hat, dass auch der wirtschaftliche Nutzen im Zusammenhang eines Nutzens für das große Ganze zu sehen ist. Und der zweite Teil des Vermächtnisses, die konkrete Regelung, wie kann man in der Phase beginnenden Chaoses, wie kann man jetzt eigentlich weiter steuern? Und dazu hat er ein Gremium berufen von ursprünglich 7 Männern, die ihm am engsten vertraut waren, von denen er wusste, dass sie ihn verstehen, was er will, und hat die als Testamentsvollstrecker eingesetzt und hat ihnen gesagt, so, ihr steuert es weiter, bis man absehen kann, wie es letztendlich weitergehen kann. Und dann kann man erst sagen, wie man dieses Testament ganz konkret im Einzelnen umsetzen wird. Die Männer, in deren Hände Robert Bosch sein Vermächtnis gelegt hat, sind also aufgefordert, das Unternehmen durch die wohl schwerste Zeit seit seiner Gründung zu steuern. Eigentlich zu retten, denn nur wenig ist noch übrig und auch dieser schon fast winzige Rest befindet sich in großer Gefahr. Im Herbst 1945 lassen die Siegermächte die gesamte Geschäftsführung austauschen. Als Betriebsführer während der Nazizeit muss Hans Walz, die wichtigste Vertrauensperson von Robert Bosch, ins Internierungslager. Hans Walz war schon vor Jahrzehnten als Privatsekretär zu ihm gekommen. Er hat ihn ausgesucht, um sein gemeinnütziges Engagement zu organisieren, um aus den unendlichen Spendenbitten rauszusuchen, was hat wirklich Sinn, wo und wie engagieren wir uns am besten. Er ist dann schon zu Lebzeiten von meinem Großvater zum Eichenunternehmensführer geworden, wurde dann auch in der Zeit der Gleichschaltung der Führer des Unternehmens, sehr wider Willen, da er ein überzeugter Antinazi war, hat aber das auf sich genommen. Und er war der Vorsitzende des Testamentsvollstreckerkreises. Er wurde, was schon fast ein Hohn der Geschichte ist, in der Entnazifizierung angeklagt, obwohl er dann wenig drauf einen Baum in Yad Vashem bekommen hat als Gerechter der Völker, weil er sich so sehr für die Rettung von Juden eingesetzt hatte. Mit der Internierung von Hans Walz scheint der Wunsch von Robert Bosch, das Unternehmen über viele Generationen nicht nur zu erhalten, sondern kraftvoll weiterzuentwickeln, endgültig unmöglich geworden zu sein. Der entscheidende Mann an der Spitze des Gremiums, das seinen letzten Willen in die Tat umsetzen soll, sitzt in Haft. 2 Jahre später aber ist er wieder frei und kehrt ins Unternehmen zurück. Zunächst in den Aufsichtsrat, später übernimmt er erneut den Vorsitz in der Geschäftsführung. In den ersten Jahren nach Kriegsende gelten alle Anstrengungen dem Wiederaufbau. Glücklicherweise kann an vieles, was vor dem Krieg erreicht wurde, angeknüpft werden. Bosch-Erzeugnisse genießen nach wie vor einen hervorragenden Ruf, allen voran die Zündkerze. Die internationalen Geschäftskontakte erweisen sich, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, als sehr stabil. Die Auslandsdependancen können wiederbelebt und ausgebaut werden. Auch das Konzept einer möglichst breiten Produktpalette wird wieder aufgenommen. Neben Automobiltechnik läuft bald die Produktion von Kühlschränken, Radios und Elektrowerkzeugen wieder an. Dazu Neuentwicklungen wie Benzin-Einspritzpumpen für Pkw und Hydrauliksysteme für Landwirtschaftsmaschinen. Mitte der 1950er Jahre ist das Unternehmen so weit instand gesetzt, dass sein Überleben gesichert und seine internationale Konkurrenzfähigkeit wiederhergestellt ist. Hans Walz ist inzwischen über 70 Jahre alt und geht daran, einen Nachfolger zu suchen. Hans Walz hat den Auftrag unmittelbar von meinem Großvater bekommen. Und Hans Walz hat Herrn Merkle ausgesucht. Zu dem Zeitpunkt, als es klar war, dass die Familie das Unternehmen nicht wird weiterführen können. Herr Merkle hat ja dann lang das Unternehmen geführt. Und dann hat Herr Bierich übernommen. Er hat dann in enger Absprache mit Herrn Merkle auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Ur-Bosch-Gewächsen der Geschäftsführung viel stärker teambezogen weitergeführt. Und das hat Herr Scholl entsprechend weitergemacht. Die Liste der Geschäftsführer ist für ein Unternehmen dieser Größe erstaunlich kurz. Hans Walz übergibt den Vorsitz 1963 an Hans Lutz Merkle. 21 Jahre später übernimmt Markus Bierich, 9 weitere Jahre später, 1993, Hermann Scholl. Das Vermächtnis von Robert Bosch enthielt für mich 1993, als ich den Vorsitz in der Geschäftsführung übernahm, vor allem zwei wichtige Vorgaben. Die eine war, den Bestand der Firma zu sichern. Das war in den ersten zwei sehr schwierigen Jahren mein Schwerpunkt. Und die zweite war die, wie er sagte, kraftvolle Weiterentwicklung des Unternehmens. Das Unternehmen entwickelt sich in dieser Periode zum Weltkonzern. Und die Geschäftsführung muss parallel immer darauf achten, dass der Wille des Gründers lebendig bleibt und gelebt wird. Die Kultur, die Robert Bosch verkörpert, ist ja außerordentlich vielfältig. Sie befasst sich mit der unternehmerischen Seite, aber natürlich auch mit den Menschen im Unternehmen und mit den Menschen in der Gesellschaft. Ganz wichtig war Robert Bosch sein Unternehmen, das er geschaffen hatte, und dessen Zukunft. Und ich erinnere mich, dass diese Vorgabe von Hans Merkle besonders ernst genommen wurde, die Risiken, die das Unternehmen zu durchlaufen hatte, zu minimieren, um sicherzustellen, dass dem Unternehmen selbst nichts passiert. Die geschickte Balance zwischen Tradition und Moderne, zwischen konstanter Wertorientierung und flexibler Anpassungsfähigkeit zu finden, gehört zu den immer wiederkehrenden Herausforderungen, die im Laufe der langen Unternehmensgeschichte viele Male angenommen und bewältigt werden müssen. Robert Bosch hat darauf stets großen Wert gelegt. Seine Nachfolger, angetreten, diese Tradition lebendig zu halten, passen die Bosch-Gruppe im Laufe der Jahrzehnte regelmäßig den neuen, sich ändernden Verhältnissen an. Das Unternehmen und die Zahl seiner Mitarbeiter wuchsen in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich. Die Wirtschaftssysteme wurden schneller. Die Globalisierung ist unaufhaltsam vorangeschritten. Es gab Vorgaben des Firmengründers auf vielen Gebieten, die vor allem in Zitaten überliefert waren. Dies waren im Grunde die Unternehmenswerte. Aber niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie zu ordnen und in eine logische Reihe zu bringen. Das haben wir dann im Jahr 1999 aufgegriffen und einen Wertekanon entwickelt, der 7 Themen umfasst. Angelehnt an die Vorgaben von Robert Bosch: Zukunfts- und Ertragsorientierung, Verantwortlichkeit, Initiative und Konsequenz, Offenheit und Vertrauen, Fairness, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Legalität, kulturelle Vielfalt. 2001 werden diese Werte veröffentlicht und gelten bis heute unverändert. Wie aber gelingt es, aus diesen Werten ein praktisch lebbares Bezugssystem für den Alltag zu formen, das den Mitarbeitern hilft, einen verlässlichen Kanon von Verhaltensweisen zu entwickeln und zu leben? Und hält man den hohen Anspruch auch in problematischen Zeiten globaler Finanz- und Wirtschaftskrisen durch? Die Unternehmenskultur und die Methodik des Arbeitens im laufenden Geschäft sind keine Größen, die wir konjunkturabhängig verändern. Wir setzen nicht plötzlich, wenn es sehr gefährlich wird, und es war wirklich sehr gefährlich Ende 2008, Anfang 2009, wir setzen dann nicht plötzlich unsere Firmenwerte außer Kraft. Im Jahre 2003 findet der insgesamt fünfte Wechsel in der Unternehmensführung statt. Professor Dr. Hermann Scholl übergibt den Vorsitz der Geschäftsleitung an Franz Fehrenbach. Für ihn steht, wie für seine Vorgänger, die dauerhafte und kraftvolle Weiterentwicklung des Unternehmens an erster Stelle. Angepasst an die Herausforderungen der Zeit, die jetzt vor allem im Ausbau des Geschäfts in den Wachstumsregionen Asien und Amerika, Mittelosteuropa und Russland bestehen. In der Ausbalancierung der Umsatzstrukturen der Kraftfahrzeugtechnik. Im Ausbau der Sparten Gebrauchsgüter, Gebäudetechnik und Industrietechnik. Das alles muss im Gleichgewicht gehalten werden zwischen langfristiger Unternehmenssicherung und den gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen, denen das Unternehmen sich verpflichtet fühlt. Robert Bosch will ja nicht nur, dass das Unternehmen Erträge erwirtschaftet. Er will auch, dass alles vor einem Hintergrund geschieht, der die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Die Führung des Unternehmens soll, ja muss, auch menschlich und ethisch Vorbild sein. Zur Mitte 2003 waren schon wesentliche Elemente des Leitbild Be Quick, stand schon. Wir hatten den Wertekanon verabschiedet, aber es fehlten noch einige Elemente. Wir haben dann zu der Zeit, so in 2003, uns insbesondere damit beschäftigt, was sind die Kernprozesse von Bosch? Also Produktion, Entwicklung, Sales und was sind die wichtigen Unterstützungsprozesse? Wir haben dann die Kernkompetenzen definiert, die haben da auch noch gefehlt zu der Zeit. Und aus der Vision heraus kam, anfangs haben wir es Slogan genannt, Technik fürs Leben, und haben es danach definiert als unser strategisches Leitmotiv. So ist es heute. Jetzt hatten wir diese ganzen Elemente, Leitbild, Werte, und das hing alles so ein bisschen locker in der Luft für sich. Und ich habe das dann genommen und habe das in ein Gebäude, ein House of Orientation gepackt, und das ist dann weltweit an die Mitarbeiter und die Führungskräfte gegangen, und das hat der Organisation jetzt gezeigt, wie wir uns verhalten wollen, wie wir sind und wie wir auch miteinander umgehen und wie wir arbeiten wollen. Es gab Stimmen, die sagten, sowas ist nur für Schönwetterzeiten. Gegenteil war der Fall. Gerade jetzt in der zurückliegenden Krise hat es unglaubliche Orientierung gegeben für die Mitarbeiter weltweit, und sie konnten sich an dem House of Orientation wunderbar orientieren. Mit diesem Schritt sind die Werte, die Robert Bosch vorgelebt und sich für die Zukunft seines Unternehmens gewünscht hat, zum ersten Mal so zusammengefasst, dass sie auch international allen Mitarbeitern als praktische Hilfe für ihren Arbeitsalltag dienen können und das auch tun. Positiv überrascht war ich, wie diese Werte im Ausland aufgenommen wurden. Die haben das regelrecht aufgesaugt. Der Orientierungsrahmen für Mitarbeiter, das House of Orientation, dient dazu, die Vorgaben aus dem Vermächtnis umsetzen zu können. Übersetzt in die Sprache von heute bedeutet das unter anderem profitables Wachstum unter Wahrung der finanziellen Unabhängigkeit. Denn nur so kann die unternehmerische Selbstständigkeit auf Dauer gewahrt werden. Um das zu erreichen, eine Langfristorientierung, eine nachhaltige Unternehmensführung, da benötigen wir, um erfolgreich zu sein, eine hohe Innovationskraft. Und diese hohe Innovationskraft, die konnten wir in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft nur deshalb oftmals durchhalten, weil wir finanziell unabhängig waren. Das wäre wahrscheinlich in einer Aktiengesellschaft deutlich schwieriger geworden. Solange wir finanziell unabhängig sind, und das war auch die Überlegung von Robert Bosch, kann uns keiner in unsere Unternehmensstrategie reinreden. Sondern wenn wir überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, dann können wir das auch finanziell stemmen. Neben den Herausforderungen des Marktes, der Globalisierung und der daraus resultierenden zunehmenden Konkurrenz auf den Weltmärkten sind Unternehmen heute mit einer weiteren, sehr unberechenbaren Herausforderung konfrontiert. Krisen werden schon in der nahen Zukunft deutlich schneller heraufziehen als bisher. Und sie werden größere Ausmaße annehmen. Eine Gefahr, die im Verborgenen lauert und sehr schnell bedrohliche Dimensionen erreichen kann. Auch hier spielt, um sich darauf einstellen und vorbereiten zu können, die finanzielle Unabhängigkeit eine zentrale Rolle. Ist sie gegeben, kann die Strategie, unbeeinflusst von Faktoren wie Shareholder Value, ganz auf sinnvolle und notwendige Vorbereitungsmaßnahmen konzentriert werden, um das wichtigste Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Oberste Priorität hat der Erhalt des Unternehmens. Dazu muss das Unternehmen stets so viel Ertrag erwirtschaften, dass es seine Zukunft selbst zu sichern vermag. Im Jahr 2010 beträgt der Umsatz der Bosch-Gruppe rund 47 Milliarden Euro. Ende des Jahres haben wir über 280.000 Mitarbeiter. Wir haben insgesamt 300 Tochter- und Regionalgesellschaften weltweit in über 60 Ländern. Und wenn man die Vertriebspartner noch dazu nimmt, dann sind wir in 150 Ländern der Erde vertreten. Wir legen großen Wert auf Forschung und Entwicklung. Von jedem Euro, den wir einnehmen, geben wir gleich wieder 10% in Forschung und Entwicklung aus. Und wir sind einer der größten Patentanmelder, die es gibt auf der Welt. Wir haben im letzten Jahr weltweit über 3.800 Patente angemeldet. Begonnen hat all das vor 125 Jahren in einer kleinen Werkstatt mit 3 Personen. Als ein Betrieb auf der technologischen Höhe seiner Zeit. Und gleichzeitig geführt im Zeichen konservativer Ideale. Qualität, Fairness gegenüber den Mitarbeitern, Legalität. Diese Mischung aus unternehmerischer Klugheit und philanthroper Weitsicht wurde unverfälscht durch die Zeit getragen und ist heute so lebendig wie in den ersten Tagen. Was neu hinzukommt als Herausforderung für uns, der Einfluss des Internets, ist eine neue Dimension. Zu erkennen, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, da ist tatsächlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und wenn wir das besser durchdrungen und verstanden haben, dann bin ich der Meinung, müssen wir zurückgehen und prüfen, stimmt unsere Vision noch? Möglicherweise reicht Technologie- und Dienstleistungsunternehmen dann nicht mehr in der Definition und stimmen auch die einzelnen Elemente im House of Orientation noch? Ich kann mir da vorstellen, dass man dann einiges nochmal überarbeiten und ergänzen muss, dass man das House of Orientation weiterentwickeln muss. Davon gehe ich aus. Somit bleibt der Prozess des beständigen Wandels die zentrale Voraussetzung für den beständigen Erfolg. Die Grundlagen dafür müssen immer wieder neu geschaffen, überprüft und angepasst werden. Gleichzeitig bleiben fundamentale Grundwerte unverändert. Qualität, Fairness gegenüber den Mitarbeitern, Legalität. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, so einen Unternehmensgründer gehabt zu haben, der auch solche Dinge so klar formuliert hat, auf denen wir heute noch aufbauen können und die wir heute noch verwenden können. Und können aber gleichzeitig sagen, wir sind nur 125 Jahre alt geworden, indem wir uns ständig gewandelt haben. Diese beiden Dinge zu verknüpfen, das ist für mich die tolle Leistung von Robert Bosch, dass er dieses Fundament für uns gelegt hat.